Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. My luck, amigo, come on, dance. Turn the shit Što trebaš ti, duga ti su prokleti. Meni srećo trebaš ti, duga ti su prokleti. Kiss me, kiss me, hang me, young me. Excuse me, excuse me, hang me, young me.

take me. Maybe now they're fairly far. I tell myself I won't get astray. I believe it's gonna be hard. So I look across the main, pick a point far out of sight. Over me comes the rain, and I'll be gone home within a night. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways to go. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways back home. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways to go. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways. Ich bin's, Andreas Kramer aus dem Radio-Kiepenkerl-Morgen-Team. Es gibt etwas, das Sie immer schon mal sagen wollten, aber Sie wissen nicht wie. Eine Entschuldigung oder eine Überraschung, eine Liebeserklärung oder sogar einen Heiratsantrag? Sie freuen sich auf ein gemeinsames Wochenende mit Freunden oder möchten sich einfach mal bei Ihrer Liebsten bedanken? Na, dann trauen Sie sich einfach und sagen Sie es mit unserer geschenkten Minute. Jeden Morgen 60 Sekunden Sendezeit für Ihr ganz persönliches Thema. Alle Infos zu unserer geschenkten Minute lesen Sie auf unserer Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. So, was haben wir denn da? Zündkerzen, Bremsklötze, Zahnriemen, Motoröl und Filter. Das macht dann... Jetzt kaufen Sie Autoteile so einfach und schnell wie im Supermarkt. 1, 2, 3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 1, 2, 3 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Küchen Willemsen aktuell. Bei uns wird die Küche bei schnell unterzeichnetem Kaufvertrag nicht günstiger. Warum? Weil wir und unsere Preise seriös sind. Küchen Willemsen. Seit über 25 Jahren. Nottuln, Appelhülsener Straße. Lassen Sie einfach mehr Mode in Ihren Alltag. So bleiben Sie jung. Denn Hollard in Südlohn hat alles, was zu Ihnen passt. Von leger bis festlich. Hollard Mode hat das Outfit, das nicht nur Männern gefällt. Kurzum, kommen Sie jetzt zu Hollard Mode in Südlohn. Mode wie für Sie gemacht. Du, ich brauche mal deinen Rat. Rat gesucht, Rat gefunden. Zweirad Hanning hat sie alle. City- und Hollandräder, Cross- und Trekkingbikes, Elektroräder und Pedelecs. Dazu Bekleidung, Zubehör und unseren besten Service rund ums Fahrrad. Zweirad Hanning, guter Rat und gute Räder. Nottuln in der Martin-Luther-Straße. Zweirad-Hanning.de. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. I'm trying to pretend it isn't true. But even when I run, it's like I can't get over you. Over you. Over you. Over you. Understand how it feels to fly. I'm ready for my eyes

Now my heart is understood, and when it's alright, there's nothing I can do but give my life to you. When the morning comes dawning in your eyes, and you bring your love on me, well, I'm as helpless as a cloud up in the sky. You push away my fears, and now you're here. When it's alright, the feeling is so good. And when it's alright, now my heart is understood. And when it's alright, there's nothing I can do but give my life to you. Ich war in einem Restaurant, wo man nicht reservieren kann. Wirklich? Das Essen musste man sich selbst holen. Oh, wow. Und mit den eigenen Händen essen. Oh mein Gott. Neu bei McDonald's, der Bacon Clubhouse Chicken mit 100% Hähnchenbrustfleisch. Es ist okay, verwöhnt zu sein. Ich liebe es. Die berühmteste Oberlippe der Welt kommt endlich zu uns nach NRW. Billy Idol. Der 7.2015, Tanzbrunnen Köln. Köln. Billy Idol live. Präsentiert von den NRW Lokalradios. Karten an allen Vorverkaufsstellen. Gebt mir ein Ovi ohne Anzahlung. Gebt mir ein Ovi ohne Zinsen. Gebt mir ein Ovi Opel Style Sondermodell. Die Astra-Style-Sondermodelle. Ohne Anzahlung, ohne Zinsen, mit bis zu 3.000 Euro Preisvorteil. Aber nur für kurze Zeit. Mehr Infos bei teilnehmenden Opel-Partnern und auf opel.de. Es ist eine Show für die ganze Familie. Baba, was Neues? Es hat mich umgehauen. Es war gigantisch. Es war ganz toll. Ich habe es von meiner Freundin heute geschenkt bekommen. Ja. Macht richtig Spaß zuzugucken, ja. Die Ehrlich Brothers sind auf Europa-Tour. Und sie kommen nach NRW mit ihrer Show. Magie, Träume erleben. Magisch. Die Frühjahrstermine sind Minden, 13. Mai. Dortmund, 15. Mai. Münster, 16. Mai. Und Düsseldorf, 17. Mai. Die Ehrlich Brothers. Magie, Träume erleben. Präsentiert von den magischen NRW-Lokalradios. Alle Tickets und Termine auf ehrlichbrothers.com. Kulthits und das Beste von heute. Radio Kiepenkerl. Der beste Mix. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life